wir Treppen hochgegangen sind. Wo dann Jane und Dick das hat keiner. Weil die haben Gräben auf dem Boden. War es denn nicht da? Oh, mach das so. Oh. Was ist das denn gemacht? Ich bin nur mein BMW drinnen.